Laut Meldungen aus Südkorea hielt die außerordentliche Volksaktion für den Rücktritt der Parkune-Regierung am 23. März im Sitzungssaal des Generalverbandes Demokratischer Gewerkschaften Südkoreas in Seoul eine Pressekonferenz ab und erklärte am 25. März unter dem Motto »Die Kerzen werden nicht gelöst« die Veranstaltung Tag der 21. gesamtnationalen Aktion durchzuführen. Zuvor am 20. März berief die Organisation vor dem südkoreanischen Parlament eine Pressekonferenz ein und verlangte die Liquidierung der Übelstände von Parkune und die Schaffung einer neuen Gesellschaft. Und die südkoreanische Internetzeitung Samsaesang berichtete, dass die verschiedenen Kreise und Schichten Südkoreas wie Kultur- und Kunstschaffende und Arbeiter an demselben Tag zum Protest gegen die Zeitung Joseon-Ilbo, die den Kampf gegen Park Geun-hye verleumdete, vor diesem Zeitungsverlag eine Demonstration durchführten.